Sie hören, es stand vor eines Hauses Tor von Wilhelm Busch aus Wikisource der Freien Quellensammlung, gelesen von Jonathan Groß. Es stand vor eines Hauses Tor ein Esel mit gespitztem Ohr, der käute sich ein Bündel Heu, gedankenvoll und still entzwei. Nun kommen da und bleiben stehen der naseweisen Buben zween, die auch sogleich, indem sie lachen, verhaßte Redensarten machen, womit man denn bezwecken wollte, dass sich der Esel ärgern sollte. Doch dieser hocherfahrene Greis beschrieb nur einen halben Kreis, verhielt sich stumm und zeigte itzt die Seite, wo der Wedel sitzt.